Kapitel 9. Maja und Jan sitzen in einem Café am Potsdamer Platz. Vor ihnen steht eine große Berliner Weiße. Und dieser Kokoschka. Was will... wollte der von dir? Ich war sicher, dieser Kokoschka wollte dich wegen der Erbschaft... Na, du weißt schon. Kidnappen? Mich? Jan, du bist wirklich ein bisschen... verrückt. Maja lacht. Ja, also, die Sache ist so. Und plötzlich muss Maja laut lachen. Was ist denn los, Maja? Jetzt erzähl endlich. Also, ich habe einen Großonkel. Einen Graf von Savitzky. Graf von Savitzky? In deiner Familie? Ja, also... dieser Großonkel hat keine Kinder. Er ist alt und ganz allein. Er nimmt also einen Privatdetektiv und der sucht nach Familienangehörigen. Und nach ein paar Monaten... also, dieser Privatdetektiv, der Kokoschka, findet heraus, ich bin die einzige Verwandte von diesem Großonkel. Und jetzt hat er mir eine Villa im Grunewald geschenkt. Nächste Woche treffe ich diesen Kokoschka und dann lerne ich auch meinen Großonkel kennen. Ja, und später soll ich mal alles von ihm erben. Jan, ich kann das alles gar nicht glauben. Was? Eine Villa im Grunewald? Jan macht große Augen. Also das glaube ich einfach nicht. Ich finde dich endlich wieder und dann bist du plötzlich auch noch sehr reich. Na, wenn das kein Glück ist. Ja, du bist wirklich ein Glückspilz. Du hast mich als Freundin. Maja lacht. Super, denkt Jan.